Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Maria und Maria ist 25. Hallo Maria. Hallo Domian. Hallo Maria. Hallo. So, du bist da. Ja, ich bin da. Das freut mich. Ja. Um was geht's denn? Und zwar um Folgendes. Also ich bin sterbenskrank und das schon seit mehreren Jahren. Das hat man jetzt aber erst 2010 entdeckt, obwohl ich schon seit 2006 im Rollstuhl saß. Man muss dazu sagen, ich bin mittlerweile komplett am ganzen Körper gelähmt. Ja, die Ärzte. Das heißt, du kannst keine Arme bewegen, keine Beine bewegen, keine Hände bewegen? Nein, gar nichts. Wie telefonierst du jetzt mit mir? Ja, über Lautsprecher. Ja. Ja, das die Pfleger, weil ich lebe in einem Pflegeheim, die legen mir das dann hin und schalten mir das Gerät an. Ja, man findet so seine Methoden, zum Beispiel, dass man die mit der Zunge abtastet, so kurios sich das anhört, aber so hilft man sich eben, damit man nicht alles abgeben muss und nicht ganz unselbstständig ist. Ja, was tastest du mit der Zunge ab? Zum Beispiel den Hörer. Also wenn die, wenn das Telefon vor mir steht, dann ist das so angelehnt, dass es nicht umfallen kann. Und dann gibt es nur eine Taste, mit der man abheben kann. Ach so. Und da drückt man dann zum Beispiel dagegen. Ja, klappt nicht immer. Das ist ja verrückt. Ja, natürlich, das geht, wie, wenn du es jetzt gerade so beschreibst, aber es ist natürlich ausgesprochen mühsam alles. Ja. Was ist das für eine schwere Erkrankung, dass du mit deinen 25 Jahren jetzt schon im Pflegeheim liegst? Was ist das für eine Erkrankung? Das ist eine bisher unbekannte Muskelerkrankung, die es so auf der Welt auch noch nicht gibt. Also die Ärzte... Du bist die erste Person, die das hat? Ja, also mein Vater hat es auch, aber in einer ganz anderen Form, also viel, viel leichter. Und wann hast du denn die ersten Anzeichen bemerkt? Ja, das war so mit 2-3 Jahren. Ach so, doch so früh schon? Ja, schon so früh, aber es ging dann noch nicht mit Lähmung los. Ich war auch Leistungssportlerin früher und ich wollte auch Lehrerin werden. Ich habe Lehramt studiert. Ja, ich habe alles Mögliche gemacht. Du sagst Leistungssportlerin. Wie alt warst du da? Da habe ich mit 5, knapp 6 Jahren angefangen. Ach so, so als Kind schon. Ja. Wann fing es denn an, in welchem Alter wirklich sehr ernst zu werden, dass man merkte, die Krankheit ist da und schreitet fort? Mit 20, da kam ich in den Rollstuhl und konnte erst das rechte Bein nicht mehr bewegen, dann schleichend die linke Seite, dann ist das hinaufgestiegen, also betrifft jetzt schon auch den Kopf, dass ich ihn nicht anheben kann, nicht mehr richtig. Das wird irgendwann Herz und Lunge betreffen und ich habe mir eben... Weißt du, Entschuldigung, was ich ganz verrückt finde, wenn ich so mit dir spreche und deine Stimme höre, stelle ich mir eine blühende junge Frau vor, die kerngesund ist, eine ganz frische Stimme, also hochsympathische Stimme. Und wenn du das beschreibst, dein Schicksal, ist ja das konträre Kontrastprogramm, komplette Kontrastprogramm dazu. Ja. Ich sag's gerade nur, es fällt mir so auf, ist für mich erstaunlich. Das sagen viele. Also ich habe auch im letzten Jahr meine Stimme für mehrere Monate verloren, weil meine Erkrankung schubweise auftritt. Kann es passieren, dass dann Sachen sich verschlechtern, also dass man immer weniger bewegen kann, dass ich werde auch beatmet, ich hänge auch an ganz vielen Schläuchen dran, ich werde künstlich ernährt. Du wirst beatmet? Ja. Aber wie geht das denn jetzt während des Gespräches? Das wird über die Nase. eingeführt. Also musst du dir vorstellen, das ist so ein Narrenschlauch. Ja, ja, ich kenne das schon. Ich wundere mich, dass man das gar nicht hört, so während du sprichst. Ja, nee, also wenn man weiter weg ist, das Telefon weiter weg steht, also mhm. viele Freunde hören das, wenn mir das Telefon direkt ans Ohr gehalten wird, mhm. dann ist das so, dass man das Rauschen ganz oft hört. Aber die Stimme ist enorm wichtig. Die Stimme ist deine Verbindung zur Welt. Richtig. Ja. Und sie ist auch dahingehend meine Verbindung, weil ich ein Buch geschrieben habe. Mhm. Das Buch heißt Mundtot. Wie ich lernte, meine Stimme zu erheben. Eine sterbenskranke junge Frau erzählt. Das ist jetzt erst vor knapp 2 Wochen erschienen. Mhm. Und ich habe da meine Erfahrungen beschrieben, wie ich diskriminiert worden bin von der Gesellschaft. Von der Gesellschaft allgemein oder von bestimmten Gruppen oder Leuten? Ja, also von ich habe eher unbekannte Leute gewählt, weil man sonst sagen würde, na ja, Freunde oder so, wer weiß, wenn man irgendwie sich streitet oder so, dann... Was haben die Leute denn gemacht, dass du dich so diskriminiert fühlst? Ja, beispielsweise haben junge Kinder, also Jugendliche schon mich aus dem Rollstuhl geworfen, die haben mich mit Schneebällen beworfen, so lange, bis ich irgendwann ja den Abflug gemacht habe aus dem Rollstuhl. Mhm. Dann hat mich ein älterer Herr mit ganz unhübschen Ausdrücken beschimpft, als Spasti, als Krüppel. Ich hätte hier auf der Welt keine Daseinsberechtigung, mhm. unter Hitler hätte man mich vergast. Das hat man draußen auf der Straße zu dir gesagt, ein fremder Passant. Ja, in der Klinik. Ich war gerade dabei, geröntgt zu werden und ich saß dann auch ganz frisch im Rollstuhl und es geht in dem Buch eben auch darum, wie ich dann lerne, auch meine Stimme einzusetzen. Und mir ist es wichtig, jetzt meine Stimme für Leute mhm. zu erheben, die das nicht mehr können. Und das ist nochmal eine Frage zu der Situation. Du bist in der Klinik kurz vor dem Röntgen. Und dann war das ein Patient, der das zu dir gesagt hat? Ja, das war ein Patient, genau. Das ist ja noch absurder in einem Krankenhaus, wo alle irgendwie was haben und krank sind, dass jemand das zu dir sagt. Wie hast du darauf reagiert? Damals total geschockt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich fühlen sollte. Mhm. Ich habe danach auch erstmal nur geweint, mhm. als ich dann für mich war. Und irgendwann hat mir das alles gereicht. Ich habe dann eine Therapie gemacht, habe dann gelernt, mich anzunehmen, habe auch zum christlichen Glauben gefunden. Mhm. Meine Familie, meine Freunde unterstützen mich auch sehr. Und dann habe ich eben gesagt, so, jetzt ist das Maß voll. Die Intoleranz, die nervt mich, die stinkt mir, auf Deutsch gesagt. Und hast ein Buch geschrieben. Ja, dann habe ich ein Buch geschrieben. Wie hast du das gemacht? Ich habe angefangen mit einer Spracherkennung im Jahr 2010. Die hat mein Bruder mir dann geschenkt, als das konkret wurde, als ich sagte, ich möchte sowas gerne machen. Mhm. Und habe dann eben angefangen zu diktieren und irgendwann fiel die Sprache aus und die Stimme im Allgemeinen. Und dann habe ich das erst ins Handy getippt. Mhm. Da konnte ich den rechten Arm noch gut bewegen. Mhm. Und dann fing es aber an, mit dem rechten Arm schlechter zu werden und auch mit meinen Augen. Also ich bin fast blind, muss man dazu sagen. Mhm. Und auch erst seit ein paar Monaten, weil das, wie gesagt, schubweise vorangeht. Das ist Wahnsinn. Das kommen immer so zusätzliche Informationen von dir. Du hast gerade schon gesagt, dass du künstlich ernährt wirst, dass du beatmet wirst. Jetzt erfahren wir auch noch, dass du fast blind bist. Wie gehst du denn mit diesem eigentlich ungeheuerlichen Schicksal um? Ja, ich am Anfang war das natürlich schwierig, aber dadurch, dass ich seit 2008 schon zum Glauben gefunden hatte und mich dadurch ganz gut zusammen mit der Therapie und mit meinem Umfeld aus meinem Loch rausziehen konnte, in das ich gefallen bin, konnte ich mich da auch ganz gut hochziehen. Und ich wurde auch hier lange Zeit von einem Pfarrer betreut. Der hat dann mit mir auch über das Thema Tod gesprochen, weil ich diese Krankheit definitiv nicht überlebe. Wie lang oder wie groß ist deine Lebenserwartung, kann man das sagen? Also man kann es nicht an der genauen Zahl festmachen, aber dadurch, dass ich jetzt schon mehrere Atemaussätze hatte, glaubt man nicht, dass es noch allzu lang ist. Mhm. Allzu lang heißt? Ein paar Monate vielleicht. Ah ja. Mhm. Und deswegen. Du hast zu dem Glauben gefunden, sagst du? Ja. Das mindert deine Angst vor dem Tod? Genau, also ich weiß, dass es damit nicht aufhört und dass ich, also so stelle ich mir das vor, dass das nicht das Ende ist, und dass es danach weitergeht. Das hilft mir ganz ungemein. Ja, wenn du zum Glauben gefunden hast, wie ordnest du das für dich ein, dass Gott dir so eine große Aufgabe oder so ein Schicksal auferlegt hat? Anfangs habe ich natürlich schon damit gehadert und habe zwischendurch immer nach dem Warum gefragt und dachte mir dann, naja, ich kann es auch sein lassen, weil darauf kriege ich, glaube ich, nicht so wirklich eine Antwort. Ich habe für mich einfach festgemacht, dass, so glaube ich, so hat mir auch der Pfarrer das eben erzählt und mir Mut zugesprochen. Er hat gesagt, das ist ja auch da nicht zu entschuldigen, aber dass oftmals die vermeintlich Schwächeren, ja, also körperlich Schwächeren, dann die größte Aufgabe bekommen, weil Gott weiß, dass die stark genug sind, um etwas Besonderes zu erfüllen. Und ich finde, oder ich habe zurückgemeldet bekommen, dass das mit dem Buch was Besonderes ist. Das war so mein Herzenswunsch und ich habe es jetzt sogar bis in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Also das war alles, was ich mir noch gewünscht habe. Sagen wir nochmal den Titel des Buches. Mundtot, ja. Wie ich lernte, meine Stimme zu erheben, eine sterbenskranke junge Frau erzählt. Ich höre gerade, wir haben sogar eine Einblendung von deinem Buchcover. Ja. Das können wir dann gleich mal uns anschauen. Maria, ich bin sehr froh, dass wir beide uns, wenn auch nur übers Telefon, kennengelernt haben. Ja. Ich finde, dass du eine sehr tolle, tapfere Frau bist, junge Frau bist. Und kann mir gut vorstellen, dass natürlich so ein Buchprojekt dann auch nochmal etwas sehr Gutes einem tut und dass du dir, da hast auch viel von der Seele schreiben können und dass du viel Gutes tust für andere Betroffene, auch für andere Menschen mit einem Handicap, mit Behinderungen. Ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Und wünsche dir ganz viel Kraft. Ich glaube, damit wirst du dann etwas anfangen können. Ganz viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören, Maria. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war Maria und es geht weiter mit Dani. Und Dani ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Dani. Oder hi. Dani. Hallo, Dani. Hi. Dani, was geht's bei dir? Ich bin gerade noch ganz überwältigt von meiner Voranruferin. Das ist echt, die macht mir einen heilen Respekt so gegenüber dem Leben auch an sich. Nee, ich habe dagegen ein total belangloses Thema eigentlich. Egal, leg mal los. Ich finde einfach, ich finde es nicht gut, wie die Gesellschaft mit dem Thema von Prostitution umgeht. Insbesondere halt mit den Frauen, die das tun, weil die verdienen so ihr Geld. Und das ist zwar vielleicht eine ungewöhnliche Art, aber jeder oder jede Frau hat ihr eigenes Schicksal, dass sie dahin geführt hat, dass sie vielleicht manchmal keine Wahl gelassen hat oder vielleicht manchmal war es Bequemlichkeit, aber es war immer eine Entscheidung. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du nicht aus purer Theorie anrufst und mir das erzählst, sondern dass du selbst einen Bezug hast. Bist du eine Prostituierte? Ich bin Escort Girl, also kann man es ja schon so nennen. Kann man so nennen, ja. Also in dieser Sendung übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, sind Huren immer sehr willkommen. Ich unterhalte mich sehr gern mit den Mädels, habe auch schon mit ganz vielen gesprochen und stehe da sehr auf deiner Seite. Erzähl doch mal, du bist erst 18 Jahre alt. Wie bist du in diesen Bereich hineingekommen? Und vor allen Dingen, wie lange bist du schon dabei? Also im Grunde schon ziemlich direkt nach meinem 18. Geburtstag. Damals war ich da noch selbstständig sozusagen mit und habe das auch nicht oft gemacht, aber es war notwendig damals, weil ich in einer Beziehung mit jemandem war, der wesentlich älter war als ich einerseits und Suchtprobleme hatte mit Alkohol und mit Spielsucht. Also wenn du mit 18 angefangen hast und jetzt 18 bist, heißt das, du bist mal vielleicht ein paar Monate oder knappes Jahr dabei? Noch nicht mal, also nicht ein mal. Halbes Jahr ungefähr. Ja. Ja, aber erklär doch mal, warum dann direkt in dieses Milieu und warum diese Tätigkeit? Naja, also ich bin damals mit meinem Freund zusammen weggezogen, von zu Hause, von meiner Mutter ausgezogen und ich war da in dieser neuen Stadt völlig auf mich allein gestellt. Ich hatte noch überhaupt keine Ahnung, wie ich irgendwas beantragen soll an Sozialleistungen, an Arbeitslosengeld oder was auch immer. Ich hatte keine Ahnung und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich so schnell in die Situation komme, sowas wissen zu müssen. Und dann war diese Beziehung mit meinem Freund halt eben wirklich so einengend, dass ich auch keine Möglichkeit hatte, mich irgendwie zu informieren. Der war sehr besitzergreifend und hat mich kaum alleine gelassen und also alles. Beziehung ist kompliziert, man ist in einer neuen Stadt. Ja. Aber man hat vorher noch gar keine Erfahrungen in dem Bereich gehabt. Mhm. Das ist doch dann ein riesiger Schritt zu sagen, ich arbeite als Prostituierte. Das Einfachste, aber ich wusste nicht, wie ich anders an den Job kommen sollte. Ich hatte die Schule nicht abgebrochen, sondern die wurde durch Dritte abgebrochen, nämlich durch eine WG, in die ich kam, aufgrund einer Essstörung im letzten Herbst. Und wie weit bist du denn in der Schule gekommen? Bis zur 11. Klasse. Bis zur 11. Klasse? Ja, auf dem Gymnasium. Und habe da mehrmals Anlauf genommen. Es lag nicht in der Doofheit. Im Gegenteil, ich hatte die 8. auch mal übersprungen, aber es ging nicht mehr, weil drei Anläufe in der Oberstufe und dann ist es vorbei. Ich verstehe das so, dass du da oder vor ein paar Monaten so gedacht hast, auf diese Art und Weise kann ich relativ schnell an gutes Geld kommen. Genau, und ich habe mich ja nicht auf den Straßenstrich gestellt oder so, sondern ich habe mir das über das Internet gesucht und habe Leute gesucht. Jetzt sehe ich ein junges Mädel, Dani oder wie immer du wirklich heißen magst. Ja. Die aus ganz normalen Verhältnissen kommt, keine Erfahrungen im Erotikbereich hat. Wie war das für dich, als du deinen ersten Kunden hattest? Also dieser Mann, der war unglaublich nett, unglaublich liebevoll und ganz, ganz respektvoll mir gegenüber. Das heißt, du hast eine gute Erfahrung gemacht. Ja, das war für dich ein Glück. Ja. Wie viel Freier, sagt man eigentlich heute noch Freier in der Szene? Ich habe ihn einfach Affäre genannt. Na gut, Affäre ist es eigentlich nicht. Egal, nennen wir ihn Kunden. Wie viele Kunden hattest du bisher? Das waren ungefähr 20, 30, ja. Du bist von deinem Freund mittlerweile getrennt. Mhm. Ja. Ist es dir bisher immer gut gelungen, dieses als reinen Job zu sehen und das zu trennen von deiner Person? War manchmal auch schon so, dass ich dann ein Treffen halt, bevor es wirklich sehr, also zu richtigen Geschlechtsverkehr kam, abgebrochen habe, weil ich es nicht so gut ertragen konnte. Ach so, die Freiheit hast du dann, dass du dann sagst, ja, ich möchte das nicht. Ja, die nehme ich mir auch, Also besonders, als ich das noch ohne Agentur gemacht habe, da habe ich auch ganz sorgfältig ausgewählt und aussortiert im Zweifelsfall, bevor ich mich mit jemandem getroffen habe. Heißt jetzt Escort in deinem Fall, dass man dich zum Beispiel auch mieten kann für einen ganzen Abend, also dass man zusammen was essen geht, in die Oper geht und danach ein paar schöne Stunden verlebt im Hotel. Nehmen wir mal an, so einen Abend, essen gehen, Oper, essen gehen und sagen wir mal zwei Stunden, schöne Stunden im Hotel. Was kostet das? Ich sag mal, wenn ich jetzt mit einem Zeitraum von 3,5 Stunden rechne, dann wären das schon insgesamt 600 Euro. Ne? Du bist aber bei einer Agentur, das heißt, du musst dann noch einiges, du kriegst das Geld ja nicht alles dann für dich, sondern du musst dann einiges ab. Wie viel muss man da abdrücken an die Agentur? Also es kommt drauf an, was man da für so ein Vertragsverhältnis hat, aber bei mir sind es 30%. Ah ja. Jetzt hast du gerade angefangen, dass du dass du gut sprechen wolltest für die Prostituierten und die Mädels, die auf der Straße arbeiten. Ist das ein Anliegen für dich, dass dieser Berufsstand, nennen wir es mal so, ist ja auch ein Beruf. Irgendwie ist es ein Job. Ja, aber seit Jahrtausenden ist er nicht gut anerkannt. Aber ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo er vielleicht am meisten anerkannt ist denn je. Ich glaube, das liegt aber auch an der Einstellung zur Sexualität, weil ich finde Sexualität oder eine gute Prostituierte, die gibt dem Mann mehr als nur Sex, sondern eine gute Prostituierte, die ist dafür da, dass der Mann sich einen Abend lang wirklich wohlfühlt und dass er sich körperlich und seelisch entspannen kann und Dazu gehört weit mehr, als dass man nur eine schnelle Nummer schiebt. Ja. Weißt du, Dani, auf der einen Seite glaube ich in der Tat, dass es Frauen gibt, Mädels gibt, die das sehr professionell können und die ihre Privatperson ganz klar trennen von dem, was sie dort tun. Aber leider Gottes gibt es auch eine ganze Menge Mädels, ich hatte die hier zu Genüge auch schon in der Sendung, die das nicht gut trennen können und die letztendlich großen Schaden, persönlichen und auch psychischen, seelischen Schaden nehmen durch diese Tätigkeit. Ich glaube, man muss sehr stabil sein und klar wissen, was man will. Ja, das stimmt. Also ich habe auch schon davor allerdings, also außerhalb dieser Escort-Tätigkeit, früher in meiner Jugend schlechte Erfahrungen mit Sexualität gemacht. Und das hat mich auch echt dann schnell in die Essstörung gebracht. Also das war, als ich 15 war. Und mittlerweile, also durch die Therapie geht es mir damit wieder gut, aber... Könnte man vielleicht sagen, dass die schlechten Erfahrungen, die du früher als Jugendliche oder als Kind mit Sexualität gemacht hast und die Essstörung, dass dieses dich in die Prostitution getrieben hat? Letztendlich musste ich nicht wegen der Essstörung, sondern dadurch, dass ich in die WG kam für Essstörungen, obwohl es mir körperlich schon wieder gut ging. Die haben es mir verboten, in die Schule zu gehen und dadurch konnte ich nicht mehr. Mhm. Und wie man jetzt die Schuld gibt, das ist mythisch. Vielleicht aber gibt es einen Zusammenhang. Also ja. wir wollen keine Werbung, weiß Gott, keine Werbung für Prostitution machen, aber wir wollen sagen, dass wir die Frauen, die so tätig sind, natürlich respektieren und dass jede abfällige Bemerkung natürlich nicht angebracht ist. Liebe Dani, ich wünsche dir nur, dass du dich immer scharf im Auge hast, dass du keinen Schaden davon trägst, dass das deine persönliche Sexualität, die ist ja sowieso schon angeschlagen und angekratzt durch das, was du angedeutet hast, was früher passiert ist, dass die Sexualität nicht noch mehr in Leidenschaft gezogen wird, dass nicht noch schlimmere Dinge passieren. Das wünsche ich mir sehr und da musst du ein Auge drauf haben. Ja, ja? Also ich handhabe das im Allgemeinen so, dass ich mir, dadurch, dass ich jetzt keinen Freund mehr habe, das fällt mir auch wesentlich leichter, dass ich mir einfach vorstelle, ich hätte jetzt gerade den Mann meines Lebens kennengelernt und würde mich unsterblich verlieben und dann ist es einfacher. Dann ist es halt auch ehrlicher. Ja. Ist das nicht so ein künstliches Lächeln und ein künstliches, ach ja, ich... Stichwort, wenn du deine große Liebe jetzt treffen würdest, würdest du rausgehen aus der Prostitution? Oh, gute Frage. Sag bitte ja. Doch, ich glaube schon. Sehr gut. Ich glaube, ich könnte nicht damit leben, wenn mein Freund dann untreu wäre und ich würde es ihm auch nicht zumuten wollen. Liebe Dani, alles Gute wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast und viel Glück. Auch. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir am Montag nicht im Fernsehen sind, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören sind. Und ich möchte euch schon mal hinweisen auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte gerne mit jungen Leuten sprechen, die ausländische Wurzeln haben. Mit jungen Leuten, die Probleme damit haben, dass ihre Familien aus einem anderen Kulturkreis kommen, zum Beispiel aus islamischen Ländern, aus Afrika, aus Asien und deren Eltern noch sehr in der eigenen Tradition leben. Welche Probleme habt ihr? Habt ihr Probleme mit euren Eltern hauptsächlich, weil die Eltern eben noch sehr traditionell sind? Oder vielleicht habt ihr Probleme mit der westlichen Welt hier, die wir hier haben, weil ihr eigentlich nach eurer Tradition leben wollt, aber hier ziemlich schief angeguckt werdet, wenn ihr mit einem Kopftuch zum Beispiel draußen herumgeht. Also, ich würde sehr gerne mit euch sprechen über dieses Thema Jung und zwischen den Kulturen und meldet euch doch schon an, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, unsere Themennacht. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute am Freitag, wie immer. Und ich bin verbunden mit Marco und der ist 38. Hallo Marco. Hallo Domian. Ja, hallo Marco. Um was geht's bei dir? Ich bin überglücklich, dass es ist mir eine große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Und Dankeschön. Ich bin ein großer Fan von dir und Also es verzeihen mir, dass ich ein bisschen aufgeregt bin am Telefon. Das macht ja nichts, das ist völlig okay. Also, ich bin 38 und ich komme ursprünglich aus Kroatien. Mhm. Und daher auch der nette Akzent. Ja, das ist nicht zu überhören. Ja, leider. Aber ich sage ein netter Akzent, ja. Und ja, mein Thema oder etwas, was mich sehr belastet seit geraumer Zeit, ist meine schwere gesundheitliche Einschränkungen beziehungsweise posttraumatische Belastungsstörung wegen Kriegserlebnisse, die ich vor genau 20 Jahren erlebt habe. Ah, in deiner Heimat. Genau, ja, das war Anfang 90er Jahren, 1991. Mhm. Und da bin ich von der Schulbank direkt in den Schlamassel reingeraten, weil meine Stadt wurde in Mitleidenschaft gezogen und wurde platt gemacht und zerstört. Und dann hatte ich keine andere Wahl, als auch da zu bleiben und zu kämpfen. Ja. Und obwohl ich Angst hatte. Wer hat, um das klarzumachen, das ist lange schon her und viele werden sich gar nicht mehr so daran erinnern, wer hat eure Stadt angegriffen? Also die Serben, die haben wahnsinnige Pläne gehabt, damals alles zu zerstören und irgendeine wahnsinnige Idee, eine Großserbien zu veranstalten. Mhm. Und koste es, was es wolle. Ja. Und sprich, egal, ob es um unschuldige Zivilisten geht oder ja. Und die haben quasi unsere eigenen Nachbarn haben sich mit anderen Eindringlingen eingeschlossen und haben uns angegriffen aus heiterem Himmel. Mhm. Und du sagst, du warst ja damals Schüler. Wie alt warst du genau? Ich war genau 17 Jahre alt. 17 Jahre alt. Und bist dann mit in diesen Krieg hineingezogen worden und hast auch gekämpft. Genau, ja, leider. Ich bin ja normalerweise Pazifist und Welche Erinnerungen, welche schlimmen Erinnerungen, was sind die schlimmsten Erinnerungen, die du an diese Kriegssituation hast, in der du gesteckt hast? Also diese Sachen sind, diese Erlebnisse sind grauenvoll. Ich habe mich bis heute geschützt in dem Sinne, dass ich es als gut betrachte, als Kameradschaft, als ich habe nur das Schönste rausgepickt aus der ganzen Albtraumsituation, so dass ich überhaupt überleben kann und normal bleiben kann, weil das ist alles grauenvoll gewesen. Magst du mir vielleicht ein oder zwei von diesen schlimmen Erlebnissen erzählen? Also wir mussten, ich war in einem kleineren Aufklärungsbataillon, eine kleinere Einheit, die zuständig war, diese ganze verlassene Dörfer nachts oder tagsüber zu gehen und die ganze Leichen zu bergen und die Frauen, Kinder, ermordete Zivilisten und unsere verstorbenen Kameraden rauszuziehen. Und gleichzeitig zu erkunden, wo der sich Feind befindet. Und das sind wir oft in die Falle geraten. Die feindlichen Soldaten haben nur auf uns gewartet und haben uns in die Falle gelockt. Mhm. Und von jeder Ecke wurde auf uns geschossen. Ja. Und hast du auch zurückgeschossen? Ja, ich musste auch zurückschießen. Ja. Ich war auch dreimal schwer verwundet. Ich hatte schwere Schussverletzungen am ganzen Körper. Meine Schädeldecke war ganz offen. Mhm. Und ich war auch in der Koma, auch 3 Wochen. Hast du eine Erinnerung oder eine Situation erlebt, wo du genau wusstest, wen du erschießt, dass du so nah vor einem Feind oder vor einem Serben gestanden hast? Ja, das war, da erinnere ich mich ganz klar und deutlich an eine seltsame Situation, wo morgens um 4 Uhr ein paar feindliche Soldaten aus einem Haus rausgestürmt sind, wo die Schüsse gehört haben. Die haben auch Panik bekommen und die sind genau auf mich zugerannt und die dachten, ich bin einer von denen. Mhm. Und dann haben die meine Uniform gesehen und dann haben die kapiert, dass ich nicht zu denen gehöre. Und dann haben die auf mich angefangen zu schießen und ich habe zurückschießen müssen. Und da habe ich vier auf einmal getötet, dass ich selber mich retten kann. Und dann habe ich so viel Angst gehabt und ich habe unbeschreibliche Angst und Panik gehabt. Und ich war wie gelähmt. Und es war dieser animalische Trieb, am Leben zu bleiben. Und kannst du sagen, wie viele Menschen du erschossen hast? Also ich habe wahnsinniges schlechtes Gewissen und, wegen dieser ganzen Sachen. Und ich habe das war pure Selbstverteidigung. Und es tut mir auch leid bis heute. Aber es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben. Es ist wahrscheinlich auch sehr schwer, da eine Gesamtzahl zu nennen. Und darum geht es ja auch gar nicht. Das müssen wir auch gar nicht. Genau, Und du hast gerade auch gesagt, du musstest die Leichen von deinen Leuten wegräumen, Frauen und Kinder. Ja, da war eine Szene, wo mich in sämtlichen Albträumen immer wieder begleitet, nachts, wenn es dunkel wird und wenn ich endlich eingeschlafen bin, weil ich sehr, sehr Schlafprobleme habe und auch nachts träume ich immer von derselben Situation, wo wir die Zivilisten, die sich auf Kreuzen genagelt waren. Die waren auf Kreuze genagelt? Ja. Das heißt, man hatte die gekreuzigt, die Kroaten? Genau, ja. Also durch Schädel, durch Hände, Füße. Dann und die musstest du abnehmen vom Kreuz? Abnehmen und beerdigen? Ja, zuerst gucken und es ist schwer, darüber zu sprechen. Ich glaube das. Dann mussten wir die ganzen Kinder und Frauen und ermordete ältere Menschen, die sich da befindet haben, zuerst alle auf eine Haufe sortieren und dann warten wegen der Identifizierung. Und da waren auch einige Freunde von mir, die total durchgedreht haben. Und ich und noch zwei Freunde, wir leben noch. Wie viele sind die? Ich vermute auch, dass viele Leute um dich herum, die mit auf deiner Seite standen, auch alle umgekommen sind. Ja, also das ist unbeschreibliche Grausamkeit, was in einem Menschen steckt. Wo kommt das überhaupt her? Also ich frage mich auch bis heute. Ich möchte dich etwas fragen. Eure Feinde waren die Serben damals. Die Serben haben euch das angetan. Genau, Was empfindest du heute gegenüber dem serbischen Volk? Also, ehrlich gesagt, ich empfinde überhaupt keinen Hass. Ich habe Frieden abgeschlossen mit der ganzen Sache. Ich hasse niemanden. Ich habe mittlerweile auch Kontakte und Bekanntschaften geschlossen und ich kenne sehr viele Leute, die auch Serben sind, die auch hier leben. Und ich habe überhaupt keine Probleme oder Vorurteile. Finde ich eine ganz erstaunliche Haltung. Nach dem, was du vorher erzählt hast, was du mitgemacht hast und was man dir und euch angetan hat, finde ich das eine ganz große, du hast ein ganz großes Herz, wenn du das so sagen kannst, dass du nicht hasst, dass du letztendlich den Menschen Freund sein willst. Das finde ich, habe ich höchsten Respekt vor. Nicht jeder könnte das. Viele würden vielleicht ihr ganzes Leben lang aufgrund der Traumatisierung hassen. Ich habe großen Respekt vor dir, was du sagst, muss ich dir sagen. Domian, das ist notwendig. Das ist Bestandteil meines Wesens. Ich bin so erzogen worden und ich habe immer versucht, mich zu schützen und weil mich das nicht zu lassen, dass dieser Hass mich zerfrisst. Und dass man sich nur mit diesem Thema belästigt. Und, so, aber dennoch, wie du es jetzt angedeutet hast, beschäftigt es dich immer und immer und immer wieder, trotz der 20 Jahre, die nun schon vergangen sind. Genau, diese verbrannte nachts, wenn ich einschlafe, dieses Geruch des Todes, dieses verbranntes Fleisch, ich rieche es so intensiv und so realistisch, dieses, obwohl ich träume, ich sehe auch damals, wo ich in der Koma lag, 3 Wochen in der Krankenhaus, wo die Ärzte um mein Leben gekämpft haben, da habe ich meine Großeltern gesehen, da habe ich meine Familienangehörige gesehen, die gestorben sind, meine Freunde, die tot waren. Marco, was du mir erzählst, erinnert mich sehr an die Schilderung meines Vaters, wenn er früher von den grausamen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg gesprochen hat. Auch ein solcher Satz fiel immer wieder bei ihm. Er erinnert sich an den Geruch von verbranntem Menschenfleisch aufgrund von verschiedenster Kriegswirren. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Lieber Marco, ich möchte gerne Folgendes vorschlagen. Ich gehe davon aus, dass du schon einige Male professionelle Hilfe in Anspruch genommen hast. Ist das so oder noch gar nicht? Also ich befinde mich in Therapie heute. Ich habe volle Erwerbsminderungsrente. Ich bin nicht in der Lage zu arbeiten. Und du bist in deiner Therapie im Moment? Genau, ja. Ich habe 12 Jahre in Deutschland gearbeitet insgesamt und dann ging es irgendwann nichts mehr. Und jetzt bin ich halt Frührentner geworden. Trotz Therapie, in der du im Moment bist, möchte ich unbedingt, dass du jetzt noch eingehend mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht haben wir noch eine Idee, vielleicht hat sie noch eine Idee, dir doch noch ein bisschen mehr zu helfen. Das würde mich sehr freuen. Ja. Das ist nett von dir, Domian. Ich bedanke mich von ganzem Herzen und für deine Zeit. Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass du uns angerufen hast und uns das erzählt hast. Es ist schwierig, darüber zu reden und besonders, wenn man wenig Zeit hat, das so kurz zu fassen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich noch als Abschluss sagen, dass du ganz tolle Arbeit machst und ich wünsche dir viel Gesundheit und viel, viel Kraft und alles, alles Liebe für deine Zukunft und mach weiter so, Domian, du bist ein ganz toller Mensch. Vielen Dank, aber das wünsche ich genau dir auch. Viel Kraft und alles, alles Liebe und Gute, Marco. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von Magdalena zurückgerufen. Ich freue mich, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Und Grüße aus Tübingen. Ja, sehr nett. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Nicht zu danken. Ciao, Domian. Wir haben 1.41 Uhr, gleich 1.42 Uhr und wir machen weiter mit dem Alex, der ist 32. Guten Morgen, Alex. Moin, Jürgen. Morgen, Alex. Grüß dich, mein Großer. Bitte? Grüß dich. Ja. Alex, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's drum, ich bin Profi-Chatter. Profi-Chatter? Ja, richtig. Das gibt auch als Beruf. Was ist ein Profi-Chatter? Ganz einfach erklärt, du kennst doch sicher nachts diese lustigen Werbespots, wo dann immer steht, schreibe Sex an die bla bla blub und hast du nicht gesehen, Nummern. Ja. So diese SMS-Kurzwahlen. Und da denken Jungs, die schreiben mit heißen Blondinen oder sonst wie was, netten Omas etc. Ah, ja? Du bist die heiße Blondine. Richtig. Ich bin einer dieser heißen Chatterinnen. Das ist ja völlig absurd. Da kriegst du Simse von irgendwelchen heißen Jungs und die denken... Unter anderem? Von wem noch? Wir sitzen auf gut Deutsch in so einer Datenmaske, also auf dem PC. Und da kommen dann die Nachrichten rein. Ja. Sitzt du zu Hause? Machst du es von zu Hause aus? Ja, das ist... ich bin freiberuflich von zu Hause. Ja. Und das sind nicht nur SMS, sondern ich bin ja auch auf sogenannten, Anführungsstrichen, Dating-Seiten. Wo dann halt ich mit teilweise 10 Profilen parallel bin, also 10 verschiedene Frauen, wo du dann hinschreiben kannst, wo ich dann halt die Jungs dann abklappe und anschreibe, hallo, ich bin die heiße Jeanette oder was weiß ich nicht was, was machst du denn heute Schönes, mein Süßer und so weiter. Und dann zahlen die Jungs dann pro zurückgeschriebene Nachricht und dementsprechend verdiene ich dann mein Geld. Das finde ich absurd. Also ich gönne dir, dass du dein Geld verdienst, aber ich finde es völlig absurd, dass Männer sowas machen. Ich weiß völlig. Das machen auch Frauen. Schreiben die auch Frauen? Lesben dann, oder wie? Nein, das machen auch Frauen, die da arbeiten. Ach so, naja, klar, das ist schon klar. Nein, mich wundert so sehr, eure Kundschaft wundert mich so sehr. dass die es nicht merken, dass ich ein Mann bin, oder? Ja, aber überhaupt, wie kann man denn per SMS irgendwo ins Schwarz hinein sich heiß machen? Das ist doch völlig albern. Ja, das Problem ist, viele Männer trauen sich zum Beispiel nicht, irgendwo eine Frau anzusprechen. Ja, aber das ist ja, die haben so viel Zeichen. Richtig, 160. Ja, 160, genau. ganz genau. Was kann man denn da groß schreiben? Aber so, du musst es auch dir vorstellen, Junge, das sind Leute dabei, da bist du froh, dass die das nicht real ausleben. Ah. Weil da sind Wünsche dabei, zum Beispiel, ich träume davon, dich zu vergewaltigen oder was kriegst du dann geschrieben? Weißt du, da denkst du dir, lieber sollen sie es in so einem Chat ausklappen. Ja, natürlich, auf jeden Fall, gar keine Frage. Als wie wenn die irgendwo eine Frau sich suchen, ja, auf gut Deutsch, und da so einen Mist machen. Was gibt es denn noch für Nachrichten, die dich schockiert haben? Also, was ich mal das Heftigste hatte, war einer dabei, der hat geschrieben, ich meine, du glaubst sowieso nicht, was hier schreiben darf, nachgesehen. Der hat einer geschrieben, er hätte es schon mal gehabt, dass er da 10 Frauen in einer Nacht befriedigt hätte und so eine Scherze. Ja, gut, wo ich mich frage, yo, wenn ich mir dein Foto angucke, Junge, alles klar, du hast 10 Frauen befriedigt. Ja. Gibt es auch Dinge, die, okay, das ist jetzt irgend so ein albernes Zeug, aber gibt es auch Männer, die schreiben, die auch Fantasien mit Kindern haben und dir schreiben? Ja, die werden aber prinzipiell sofort gemeldet. Ach so, das ist gut, das geht. Das wird, sobald irgendwas Strafrechtliches reinkommt, sei es mit Tieren, sei es Gewaltverherrlichung im extremen Fall, also wie Vergewaltigung und sowas, ne? Also bei der Vergewaltigungsfantasie auch schon? Ja, wenn der das richtig schreibt, naja, was heißt Fantasie nicht, auch wenn er schreibt, der hat es schon mal gemacht oder so zum Beispiel. Ist klar, ja klar. Man kann es natürlich als Fantasie rollen. Ich habe es noch nicht gehabt, aber ich weiß, dass sowas schon weitergeleitet wurde. Und wir sind auch angehalten, wenn sowas kommt, auch mit Fantasie mit Kindern, wird die Nachricht, werden die sowieso gespeichert, ist klar. Die werden sofort strafrechtlich über die ernannte IP-Adresse oder Handynummer, je nachdem, ob sie über das Internet schreiben oder per Handy. Ja, ja. Wir haben sofort an die Strafbehörden weitergeleitet. Ja, sehr gut. So muss es auch sein. Also das ist definitiv gegeben. Ist das für dich nicht komisch, dass du dann, reden wir mal über die normalen Simse, die da ankommen? Ich weiß noch, was du hinaus willst. Ja, ist das nicht für dich komisch? Du bist ich gehe davon aus, bist du heterosexuell? Gehe ich mal von aus? Ich bin heterosexuell, ja. Und ich arbeite sogar auf Schwulen-Hotlines. Ich mache auch Telefonerotik mit Männern. Ja, das ist ja völlig abgefahren. Du machst Telefonerotik mit Männern. Ja, richtig. Kommt dir nicht das kalte Grausen dann? Nö. Aber ganz ehrlich, weil es ist ein Job. Es ist ein Job, ja. So, ich meine, die ganzen Frauen, die Telefonsex machen, sehen das auch nur als Job. Sag mal 90%. Aber kannst du dich denn dann so in die Psyche eines schwulen Mannes hineinversetzen? Mein bester Freund ist schwul, der hat mir jede Menge Tipps gegeben. Den habe ich natürlich gefragt, wie mache ich das? Beziehungsweise, wo ich damals mit dem Job angefangen habe, man kriegt ja auch Schulungen. Ja. Ist ja logisch. Ich meine, geht ja auch darum, den Kunden in der Leitung zu halten. Ist ja ganz klar. Ja. Davon leben die Hotlines ja. So, mir nützt doch nichts, wenn der Kunde nach 2 Minuten dran ist und sagt, oh, du bist so heiß, und dann ich komme, juhu, und dann habe ich nichts verdient. Ich meine, du gehst natürlich, vieles ist ja bei Heterosexuellen und Homosexuellen gleich, was die Streicheinheiten angeht. Erogene Zonen, ich küsse dich am Hals, meine Finger streifen deinen Rücken entlang, etc. Ja, klar. Ist ja hetero wie homosexuell das Gleiche. Ja, stimmt, das ist vieles, ja, natürlich, ja, das stimmt schon. So. Und du kannst das so ausbauen, zeitlich, also ich habe teilweise Gespräche bis zu 60 Minuten. Also das ist natürlich dein Anliegen, die Leute so lange wie möglich in der Leitung zu halten, weil du damit deine Kohle verdienst. So sieht's aus. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, weil jeder weiß, wie teuer das ist und jeder wird ja auch hoffentlich 1,99, vorher... 1,99, ja. Bitte? 1,99 die Minute. Und das ist völlig klar, das wissen die vorher, das wird denen auch gesagt. Das wird erstens in den Anzeigen steht drin, zweitens, wenn du die Hotline anrufst, kommt, das ist kostenfrei, so die Ansage, das ist seit 2 Jahren Pflicht, kommt eine Ansage, dieser Anruf kostet pro Minute so und so viel, nach dem Signalton. Das heißt, du hast kein schlechtes Gewissen, die Männer, viele von denen haben ja vielleicht gar nicht viel Geld, da so richtig dann unter Umständen auszunehmen. Weiß ich, ob die Kohle haben oder nicht. Ich meine, die rufen auf einer teuren Hotline an, die wollen eine Fantasie ausleben. Ja, und wissen vorher Bescheid, um was es geht. Ich habe da verheiratete Männer dabei, die glaubst du nicht, da sind so viele Heteros dabei. Die sind verheiratet, haben Kinder und wollen einfach mal mit einem Mann was machen. Ach so, die Variante gibt es natürlich auch. Ja, das ist mir völlig klar. Das ist dann ganz geheim. Das habe ich auch schon erlebt. Ja, natürlich. Ist es denn so, also bei dem Telefonsex, den du da anbietest, kommen die, du telefonierst nur mit Männern, mit Schwulen und Heteromännern? Richtig. Mit Frauen nicht? Weil Frauen können kostenlos auf solchen Sexhotlines anrufen. Ach so. Die haben es ja wieder gut. Keine Frau ruft eine 0900-Nummer an, um sich da befriedigen zu lassen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil es genug kostenlose Angebote stimmt. für Frauen gibt. Natürlich, natürlich. Was für eine dumme Frage. Also, ja. ist es so, dass die Kerle gleich dann zur Sache kommen oder wollen die auch erstmal ein bisschen mit dir plaudern? Teils. Also es gibt Männer, die wollen sich ganz normal mit dir unterhalten. Mhm. Die erzählen dir von ihrem Stress mit dem Chef, mit ihrer Frau etc. Mhm. Die wollen halt auch mal mit dem Mann quatschen. Mhm. Dann hast du natürlich dabei, die kommen dann schon stöhnend am Telefon so nach dem Motto rein. Das hörst du dann schon, wenn du sagst, ja hallo, also mit meinem Künstlernamen würde ich mich da melden, ne? Mhm. Ich melde mich natürlich logischerweise nicht mit Alex, das ist klar. Ja, natürlich. Ja. Und dann, bist du schon nackig? Oh, bist du schon bereit, ja? Wo du dann auch denkst, ja, ich lieg schon da für dich, was machst du denn gerade Schönes? Weil du musst dir natürlich auch mal verhindern, dass er dann nicht gleich zu seinem Höhepunkt kommt, was, sag mal so. Was hast du denn, während du telefonierst, an? Ganz normal, Jeans, Pullover. Ich wasche nebenbei meine Wäsche, ich koche nebenbei alles Mögliche. Du hast wahrscheinlich auch so ein Headset, wie ich auch habe, und kannst in der Wohnung rumlaufen und machst allen möglichen Kram. Wenn ich über das Festnetz telefoniere, ja. Ansonsten werden die Telefonate ja über meinen PC geroutet. Und weil ich mache ja meistens den Tippchat und das Telefon nebenbei. Das heißt, ich habe auch so ein Headset wie du. Ja. Wie du schon sagst, und nimm dann halt die Anrufe über das Headset an und tippe nebenbei noch den SMS-Chat. Also es ist eine ganz professionelle Tätigkeit. Du bist wie ein Schauspieler, du schlüpfst da in eine Rolle rein und das war's dann. Ich schule ja auch die neuen Kollegen. Das heißt, ich bin ja nicht nur Operator, ich bin ja auch Schüler. Wie viele Stunden am Tag beschäftigst du dich damit? Das ist unterschiedlich. Also wenn ich jetzt, meinst du jetzt mit Schulung inklusive? Mit allem drum und dran, Mit allem drum und dran kannst du rechnen, 7, 8, 9 Stunden, 10 Stunden, je nachdem. Also wenn man sich 7, 8, 9, 10 Stunden am Tag mit Sex, wenn auch in dieser professionellen Form beschäftigt hat, ich habe es ja gerade auch schon die Dani gefragt, hast du denn überhaupt noch privat Bock, dich in sexuelle Fantasien zu begeben? Oder gar Sex zu leben? Ja. Das ja, also da ist... Also definitiv, also ich habe jetzt vor kurzem auch eine junge Dame kennengelernt. Mhm. Also wir sind dabei, uns kennenzulernen. Ja. Und der habe ich auch von Anfang an gesagt, pass auf, ich mache das und das. Hat die nicht abgeschreckt? Die auch mit offen um. Aha. Hat die nicht abgeschreckt? Die meisten schreckt es klar ab beim Kennenlernen, aber sie hat gesagt, okay, es ist dein Job. Mhm. Du hast deins, ich mache meins. Und klar war sie am Anfang überrascht, wo ich gesagt habe, so, pass auf, ich mache 1 und 1 vom Vierschreiber und ich mache Telefonsex mit Männern. War sie natürlich oft mal... Muss ein Mädel schon ein bisschen hart gesotten sein, wenn die das wegsteckt, da ist klar. Richtig, vor allem, wo sie noch gehört hat, dann per Webcam und so weiter, da war sie natürlich ganz perplex. Ach, Webcam machst du auch noch? Ja, ja. Ja, also das volle Programm. Ja, ja, sicher. Wie viel, Geld kommen. Wie viel, so grob, wenn du sagen magst, verdienst du im Monat mit diesem Job? Also ich sag mal so, seitdem ich das mache, kriege ich kein Hartz IV mehr. Bitte? Wenn? Seitdem ich das mache, kriege ich kein Hartz IV mehr. Ja, also du magst keine konkrete Zahl nennen. Also ich sag mal so, wir bewegen uns, du musst ja sehen, ich mache ja im Prinzip mehrere Projekte. Ne? Egal, reden wir jetzt über 1000 im Monat netto oder über 5000? 1200, 1300 Euro. Ja, okay, das ist so eine Richtlinie. Alex. Du musst aber alles zusammenrechnen. Ja, verstehe. Sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Jetzt wissen natürlich viele Leute, wenn sie der Blondine Chantal schreiben, da sitzt der Alex und putzt gerade sein Klo. Oder so ähnlich. Alex, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Gerne doch, Jürgen. Tschüss, ciao. Ciao. Und hier ist Sati, 26. Guten Morgen, Sati. Hallo, Julian. Hallo, Sati. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, ich wollte dir etwas über meine Krankheit erzählen. Mhm. Die habe ich seit meiner Geburt. Es ist eine Hautkrankheit. Mhm. Die heißt Epidermolysis bullosa. Ja. Also der Mensch hat 3 Hautschichten. Mhm. Und bei mir fehlt die 3. schützende Haut. Also die Oberhaut, die man oben drauf hat. Genau. Die fehlt bei dir. Ja. Da habe ich gleich Aua im Kopf. Da denke ich gleich, dann tut dir alles immer weh, wenn man dich berührt. Also man darf mich nicht feste berühren oder feste anpacken, dann löst sich die Haut bei mir. Das heißt, du darfst dich auch nicht stoßen irgendwo? Nein, ich darf mich nicht stoßen, ich darf nicht runterfallen, ich kann nicht viel und lange laufen, dann kriege ich... Blasenbildungen. Wollte ich gerade fragen, die Fußsohlen sind auch betroffen? Ja, ich habe an den Füßen, Waden, Knie, Oberschenkel, Rücken, Bauch, Hände und Arme, also überall habe ich Wunden. Hast du Wunden? Ja, genau. Die nie richtig verheilen? Ja, genau. Ich habe Wunden, die habe ich seit 2-3 Wochen oder auch 3-4 Jahre. Also es ist echt unterschiedlich. Mhm. Ist ausschließlich die äußere Hautschicht betroffen? Oder zum Beispiel im Mund, ist die Schleimhaut im Mund auch betroffen? Ja, genau. Mund, Magen, Speiseröhre. Und ich krieg manchmal auch im Auge eine Blase. Das heißt, wenn ich mich da so versuche, mal kurz in dich hineinzuversetzen, sofern man das überhaupt kann, dass eigentlich dein ganzer Körper hochsensibel ist. Ja, genau. Und du eigentlich immer Angst haben musst, dass dir irgendwas wehtut oder dass dir irgendjemand wehtut. Ja, also ich habe eigentlich immer Schmerzen. Es gibt keinen Tag ohne Schmerzen. Und ja, so ein Verbandswechsel bei mir dauert 2 bis 3 Stunden immer. Achso, du trägst immer Verbände. Ja, immer. Und das muss alles professionell jeden Tag dann oder ja, jeden Tag gepflegt werden? Ja, also jeden Tag wäre zu viel, das würde ich seelisch nicht überstehen, aber halt alle 2 bis 3 Tage. Nimmst du auch Schmerz? Dann immer gemacht. Ja. Nimmst du auch Schmerzmittel ein? Ja, ich nehme Schmerzmittel ein, ich nehme was gegen Juckreiz ein. Mhm. Ja. Wie ist denn das, wenn du im Bett liegst? Allein die Bewegungen im Bett, dein ganzes Körpergewicht liegt dann ja so auf dem Rücken. Kann das auch schon Verletzungen verursachen? Ja, zu Druckstellen. Aber ich habe eine weiche Matratze. Mhm. Da geht es nicht. Ich passe halt immer auf und ich bin immer gut gepolstert mit Kompressen und so. Du hast dein ganzes Leben diese Erkrankung. Wie bitte? Du hast dein ganzes Leben lang schon diese Erkrankung. Ja, ich kam mit Wunden schon auf die Welt. Mhm. Und ich hatte am Anfang auch ganz normal, wie jeder Mensch, Fingernägel. Und auch die Finger waren bei mir normal. Mhm. Und zwischen 7 und 8 Jahren sind dann meine Fingernägel abgefallen. Mhm. Und meine Finger sind dann zusammengewachsen. Das heißt, jetzt sind deine Finger auch alle zusammengewachsen? Ja. Genau, also bei meiner linken Hand ist nur noch mein linker Daumen frei. Und die Fingernägel sind auch weg? Ja, sind auch weg. Und sind die Füße, die Zehen auch zusammengewachsen? Ja, genau, auch. Und die Zehennägel sind auch weg? Ja, auch weg. Wie ist es mit Haaren? Hast du Haare auf dem Kopf? Ja, ich habe Haare, aber ich nehme Eisentropfen, weil ich ganz starken Eisenmangel habe, auch durch meine Krankheit. Mhm. Ja, und dadurch fallen halt bei mir auch ein paar Haare ab, weil ich so starken Eisenmangel habe. Du bist ja erst 26 Jahre alt. Ja. Das heißt, du kennst gar kein Leben ohne Krankheit und ohne Schmerzen. Das ist genau. Du bist so groß geworden und hast immer das so erlebt. Ja. Wie lebst du zurzeit alleine? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Mhm. Also ich habe Ausbildung gemacht als Bürokauffrau. Wie das ging? Du konntest in ein Büro gehen und dich ausbilden lassen? Ja, aber das war halt für Sonderschicht, so für Menschen mit Behinderung. Ach so, das heißt, du kannst doch nicht 8 Stunden am Tag irgendwo in einem Büro sitzen. Das geht doch gar nicht. Nee, ich habe das auch in meiner Ausbildungszeit echt gemerkt, dass hat meinem Körper nicht gut getan. Das war Stress. Mhm. Und ich hatte auch schlimme Wunden dann. Mhm. Und Schmerzen. Und ja, ich bin jetzt eben arbeitsunfähig verschrieben. Wer kümmert sich denn so um dich? Meine Eltern. Mhm. Die kommen halt immer zu mir oder ich gehe zu ihnen. Mhm. Und einmal in der Woche kommt die Sozialstation. Mhm. Und macht einen Verbandswechsel. Ja. Du guckst im Fernsehen das Leben dir an, wie andere Menschen so leben, Filme und was man alles so mitbekommt oder vielleicht auch im Internet. Bist du oft traurig, dass dein Leben so ist, wie es ist? Traurig eher nicht. Also ich kenne es ja nicht anders. Ich habe im Leben schon immer Wunden und Schmerzen gehabt. Mhm. Was ich halt ein bisschen schade finde, wenn die Menschen sehen, oh, die hat eine Behinderung, werde ich gleich als blöd abgestempelt oder dass ich nichts kann. Und ja, das ist halt das, was ich sehr schade finde. Wenn eine Zauberfee dir einen Wunsch erfüllen könnte, was wäre das? Einen Partner zu haben. Einen Partner zu haben. Ja. Ein Menschen, bei dem ich weiß, der ist für mich da und der akzeptiert mich so, wie ich bin. Du hattest bisher noch keinen Partner. Liebe Sati, Mensch, ich gucke auf die Uhr, du hörst die Musik im Hintergrund, die Sendung ist gleich rum. Genau. Ich finde es super, dass wir beide noch gesprochen haben und dass ich dich kennengelernt habe. Du bist eine sehr nette, wirklich sehr nette junge Frau, muss ich sagen. Alles Gute von Herzen und ich wünsche, dass dein größter Wunsch in Erfüllung geht. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Katrin Meerbold. Wir sind am Montag nicht im Fernsehen, aber im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sehen tun wir uns dann wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Aber bei 1 Live sind wir Montagnacht auch hier. Bis dahin. Ciao.